Seit Dezember gibt es an der Befreiten Universität eine AG Homosexualität und Universität, die Schwules und Lesbisches ins allgemeine wissenschaftliche Gespräch werfen will. Da geht es nicht nur darum, im eigenen Saft zu kochen. Die auch in den Räten vertretene AG will fragwürdige Grenzen zur Hetero-Welt niederreißen. Dazu folgender Beitrag aus der Giftküche abweichenden Sexualverhaltens. Was denn? Einen Mann, einen richtigen Mann. Halt, halt. Wo denn? Wie denn? Einen Mann, der noch küssen will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann. Quatsch. Gibt's doch gar nicht. Na gut, wie wär's denn hiermit? Bin ich mit meiner Sehnsucht allein, wenn die Kühle meine Einsamkeit bringt, kommen ins Zimmer Schatten herein. Bitte nicht so dramatisch. Um was geht's hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Um Homosexuelles an der Befreiten Universität. Moment, wo ist der Zettel? Hier, bitte. Also, zum ersten Mal seit der Gründung der Freien Universität haben sich 180 Schwule zur schwulen Vollversammlung getroffen und einen schwulen Forderungskatalog formuliert, der teilweise in die Uni-Forderungen aufgenommen worden ist. Moment, das war doch schon im Dezember. Und außerdem furchtbar chaotisch. Ja, aber das geht noch weiter. Und im Moment ist es sowieso gar nicht chaotisch. Es gibt jetzt sogar 6 Bienenkörbe. Blutiger Honig. Was ist denn das? Das sind Arbeitsgemeinschaften, die thematische Arbeit versuchen. Und über was? Ja, das steht auf dem Zettel. Moment. Es gibt eine AG, die sich über die Rolle Homosexueller in dieser patriarchalen Gesellschaft klar werden will. Theaterwissenschaftler haben Vorschläge erarbeitet, wie man Homosexualität in Seminaren thematisieren kann. Und andere Bienenkörbe behandeln noch radikalere Themen, wie zum Beispiel Sexualität gibt es nicht. Was soll das denn? Und da bin ich gewesen. Es geht darum, dass im Umgang dieser Gesellschaft mit Sexualität einiges schiefläuft. Das stimmt. Wie kommt ihr denn darauf, im Streik sowas anzufangen? Eine wichtige Streikforderung ist die wissenschaftliche Interdisziplinarität. Und es kommt uns so vor, dass interdisziplinär durch alle Fachbereiche gerade über Homosexualität kaum gesprochen wird. Jedenfalls nicht in dem Maß, wie Erotik und Sexualität unter Männern tatsächlich vorkommen. Es ist erwiesen, dass ungefähr die Hälfte aller Männer irgendwann in ihrem Leben mit anderen Männern im Bett landen. Genau, die meisten Heteros sind gar nicht so hetero, wie sie mal tun. Und deswegen haben sie wahrscheinlich so große Schwierigkeiten, über lesbisch-schwules ohne Berührungsangst zu reden. Und genau dieses Gespräch wollen wir möglichst offen führen. Zentrale Forderung der schwulen Vollversammlung der Befreiten Universität ist deshalb eine Zentraleinrichtung homosexuellen Forschung, in der homo-, bi- und heterosexuelle Menschen dieses Thema wissenschaftlich bearbeiten können und dabei für ihr Fachstudium anrechenbare Scheine machen. In den Niederlanden gibt's doch sowas schon, oder? Ja, genau. Und deshalb gibt's morgen, also Donnerstag, den 2. Februar, eine Infoveranstaltung mit Ulla Bock und Norbert Zillig, Dozentinnen, die diese Einrichtung kennen. Und zwar um 18 Uhr im Raum K3128 der Rostlaube. Und morgen Nachmittag ist am gleichen Platz die wöchentliche schwule Vollversammlung. Eine lesbische schwule VV gibt's auch an der TU, am Freitag um 16 Uhr im Raum A173 des Architekturgebäudes. Die ist also lesbisch-schwul. Wie steht's denn an der BFU mit den Lesben? Tja, eingeladen haben wir sie, gekommen sind allerdings nur Einzelne. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Weitere Infos zu den Bienenkörben in der Besetzt und an der Bandzeitung im Rosa Salon. Tun, was uns gefällt, und wer uns stört, ist eher noch begreift, längst von uns schon eingeseit. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.